Dann sieht er das brennende Haus, das große, vierstöckige Mietshaus, vor dem er letzte Nacht geparkt hatte. Starke Scheinwerfer machen es so hell wie am Tag. Aus den Fenstern der oberen Stockwerke und aus dem Dach kommen Flammen und dichter schwarzer Rauch. Feuerwehrleute rufen und laufen durcheinander, Dieselmotoren brummen laut. Aus mehreren Schläuchen steigen Wasserstrahlen in die Höhe. Carsten Zara hat seinen Wagen an den Straßenrand gestellt und nähert sich der Unglücksstelle zu Fuß. In seinem Kopf mischen sich verschiedene Stimmen. Die jungen Leute kennen keine Grenzen mehr. Leo ist nicht zu Hause. Es ging alles zu schnell und zu glatt. Oder sie zünden ein Haus an, weil das gerade super cool ist. Nein, Leo ist nicht zu Hause. Auf der Straße vor dem brennenden Haus beobachten Hausbewohner, Nachbarn und Passanten die Arbeit der Feuerwehr. Pressefotografen und ein Fernsehteam machen Aufnahmen. Ohne zu wissen, warum, zieht auch der Detektiv seine Digitalkamera aus der Tasche und beginnt, das Haus zu fotografieren. »Bitte gehen Sie zurück!« ruft eine harte Stimme. »Sie behindern die Feuerwehr!« Carsten Zara lässt die Kamera sinken. Die Stimme kennt er. Das ist Walter Hoppe. Als der Beamte Carsten Zara bemerkt, wird seine Stimme noch härter. »Ah, sieh mal«, sagt er, »der Herr Zara. Schläft die Polizei, dann geh zur Detektei. Die bekommen jeden frei. Und danach brennt gleich das nächste Haus.« »Ist es wirklich Brandstiftung?«, fragt Carsten Zara. »Ja, sicher. Und wieder mit Benzin. Genau wie bei den anderen Häusern. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Diesmal gibt's einen Toten und mehrere Schwerverletzte. Na, was sagen Sie dazu, Herr Detektiv?« Mit diesen Worten dreht sich der Polizist um und geht. »Das ist Quatsch!« ruft Carsten Zara ihm nach. »Leo war das nicht! Leo ist nicht verrückt! Das hier hat ein Wahnsinniger gemacht! Den müsst ihr suchen!« »Halten Sie den Mund!« ruft einer der Zuschauer. »Ey, Moment mal, das ist doch der Detektiv aus dem Abendkurier. Dieser Bursche, der den Brandstifter frei bekommen hat.« Wütend blickt Carsten Zara in das weiche, runde Gesicht des Mannes. Soll er antworten? Soll er zuschlagen? Ach was, das hat doch alles keinen Sinn. Schnell geht er zu seinem Wagen zurück. Was, wenn Walter Hoppe und dieser Zuschauer nun doch recht haben? Warum ist Leo nicht zu Hause? Wo kann der Junge denn sein? Plötzlich schlägt er sich mit der Hand auf die Stirn. »Ach, ich Idiot!« ruft er laut. Er springt ins Auto, startet den Motor und fährt mit quietschenden Reifen davon.